Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in all den Briefen, in denen er sich dazu äußert. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen und unwissende, unsichere Menschen werden ihren Sinn verdrehen und entstellen. So werden sie es auch mit den anderen Schriften machen. Die Folge wird ihr eigenes Verderben sein. Gott segne dieses Wort. Das Wort Ehren. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem 2. Petrusbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, das Wort zu ehren. Also die Bibel zu ehren und genauer gesagt unseren Herrn Jesus Christus zu ehren. Und Petrus schreibt hier eben, dass eben Gott eben langatmig ist und eben wartet, damit die Menschen gerettet werden, also dass Leute zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder. Und leider ist es so, dass nicht alle zu ihm kommen werden. Und hier ist eben auch nochmal wichtig zu verstehen, dass es leider Menschen gibt, und wir beten für alle Menschen, auch Menschen, die das tun, die Gottes Wort verdrehen. Und besonders Petrus, wie Petrus es ermahnt, sind das die Paulusbriefe. Ja? Manche Aussagen, wie es hier schreibt, sind schwer zu verstehen. Das heißt nicht, dass man sie nicht verstehen kann. Da hilft es zum Beispiel eben, wenn man also ein paar Bibelverse hat, dass man sie mehr als einmal liest und der Heilige Geist uns ins Herz spricht und uns hilft zu verstehen, was eigentlich geschrieben steht. Sie sind zwar schwer zu verstehen, aber es ist nicht unmöglich, dass man sie nicht verstehen kann. Ja, sonst hätte Petrus eben geschrieben, das Wort von Paulus ist unmöglich zu verstehen. Hat er aber nicht geschrieben. Und deswegen können wir auch die Paulusbriefe verstehen. Wichtig und noch wichtiger als das ist aber auch, dass wir eben gewarnt werden hier von Petrus, dass es Menschen gibt, die den Sinn verdrehen. Und besonders eben ja Paulusbriefe, nicht nur was Paulus schreibt, aber überhaupt Gottes Wort. Und man muss sich fragen, Menschen, die das tun, ob das Menschen sind, die überhaupt eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben oder überhaupt Gott als Fleisch, Gott im Fleische bekennen. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen, denn die Paulusbriefe werden, alles was Paulus schreibt, ja, ist genauso Gottes Wort wie alles andere vom ersten Buch Mose im Alten Testament bis zur Offenbarung, Kapitel 22 im Neuen Testament. Von Anfang bis Ende ist Gottes Wort nicht angreifbar. Und Gottes Wort ist eben dazu da, dass wir Hilfe bekommen, so wie Gott sich offenbart hat, in und durch die Bibel. Und wir wollen eben das Wort nicht nur ehren, sondern verstehen, wir wollen überhaupt nichts verdrehen, sondern wir wollen Gott bei seinem Wort nehmen. Und deswegen hat er uns die Bibel gegeben, dass er uns sich offenbart hat in seinem Wort. Und es ist egal, wie gesagt, wo in der Bibel jedes Wort ist wahr und ein Teil einer Bibel kann einem anderen Teil nicht widersprechen. Und nehmt das zu Herzen alles, was Paulus schreibt, ist wahr. Und nicht irgendwie alt oder veraltet und nicht mehr modern oder so. Wer sowas lehrt, das ist falsch. Denn zum Beispiel den ersten Römerbrief, Kapitel 1, lest mal da nochmal, was Paulus schreibt über Menschen, die eben Gott nicht anerkennen und das Wort eben nicht ehren. Schaut mal, was da geschrieben steht. Römerbrief, erstes Kapitel. Und was eben das Resultat ist, wenn Menschen Gottes Wort, nämlich Jesus Christus als Gott im Fleische, ablehnen. Und wie Petrus hier auch schreibt, die Folge ist eben ihr eigenes Verderben. Ja? Also nehmt euch das zu Herzen, das macht uns Mut. Und natürlich können wir Gottes Wort nur verstehen, wenn wir tagtäglich in der Bibel selber sind und Fragen stellen. Ja, und der Heilige Geist hilft uns, Gottes Wort zu ehren und in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Petrusbrief, die Hilfe, die du uns gibst, zu verstehen, dass eben alles, dein ganzes Wort wahr ist, die ganze Bibel, und eben auch uns warnst, dass es leider Menschen gibt, die das Wort verdrehen wollen, ja, oder auch verändern oder mehr modern machen wollen oder was auch immer, einen bestimmten Lebensstil anpassen wollen oder so. Und das ist falsch und wir wissen das. Und wir beten, dass Menschen diese Wahrheit verstehen und eben nicht irgendwelchen anderen Stimmen folgen, sondern deiner Stimme, unserem Herr Jesus, folgen und das Wort ehren und dich ehren. Und dafür beten wir, Herr Jesus. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.